Lektion 2, Übung 5. Wann hast du Zeit? Morgen. Wann genau? Um 10 Uhr. Wie lange hast du Zeit? 2 Stunden.